B. Sie sind jetzt der Sprachschatten. Hören Sie, sprechen Sie und vergleichen Sie. Ich frühstücke um 7:30. Aha, du frühstückst um 7:30. Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. Ach so, du arbeitest von 9 bis 17 Uhr. Der Deutschkurs ist von 8:30 bis 13 Uhr. Ah ja, der Deutschkurs ist von 8:30 bis 13 Uhr. Ich gehe nur am Samstag aus. Ach so, du gehst nur am Samstag aus. Ich kaufe nur bei Aldi ein. Du kaufst nur bei Aldi ein. Ich sage den Termin ab. Ach so, du sagst den Termin ab. Ich rufe dich morgen an. Okay, du rufst mich morgen an.